Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 19. Dezember 1787. Die wenigen freien Atemzüge, die ich jetzt unter der Last von Folianten und staubigen Autoren erhaschen kann, gehören größtenteils euch, meine Lieben, denn auch meine hiesigen Verbindungen gewinnen durch Beziehung auf euch erst ihren Wert für mich. An keinem Ort der Welt bin ich verstanden wie bei euch, keine Menschen sind mir näher, selbst meine Familie nicht, und kein Schicksal kann mich fremder mit euch machen. Es gibt mir viele Freude in stillen Stunden, wenn ich mich unter euch versetze und mir lebhaft mache, was wir füreinander sind. Mein Leben geht jetzt einen höchst ruhigen, aber dabei sehr tätigen Gang. Ich bin wachsamer, als ich nie war, und jeder Tag hat für mich 12 arbeitvolle Stunden und sehr oft noch einige mehr. Ich habe weniger Zeit als gute Freunde, und dieses Verhältnis hat ungemein viel Reiz. Gegen Abend, meist 6 Uhr, denke ich oft an eine Zerstreuung. Diese finde ich entweder bei Charlotten oder Wielands oder teile sie unter die Bekanntschaften des zweiten Grades, die Clubs und die Komödie. Charlotte sehe ich die Woche nur 3, höchstens 4 Mal, weil ich jetzt nie als die Abende ausgehe und sonst alle andere Menschen vernachlässigen müsste. Auch sind Kalbs fast über den anderen Tag bei Hof oder sonst herum. Ich höre, dass sie dir geschrieben hat. Auf Huber warte ich nun mit Ungeduld. Sein Manuskript setze ich doch in die Thalia. Doch wird er mir erlauben, hier und da durch einen bescheidenen Strich den Wald lichter zu machen. Meine niederländische Rebellion kann ein schönes Produkt werden, und wahrscheinlich wird es viel tun. Im Merkur des folgenden Januars erscheint etwas davon, das euch vorläufig eine Idee geben wird. Alles macht mir hier seine Glückwünsche, dass ich mich in die Geschichte geworfen, und am Ende bin ich ein solcher Narr, es selbst für vernünftig zu halten. Wenigstens versichere ich dir, dass es mir ungemein viel Genuss bei der Arbeit gibt und dass auch die Idee von etwas Solidem, das heißt etwas, das ohne Erleuchtung des Verstandes dafür gehalten wird, mich dabei sehr unterstützt, denn bis hierher war ich doch fast immer mit dem Fluche belastet, den die Meinung der Welt über diese Libertinage des Geistes, die Dichtkunst, verhängt hat. Dein Urteil über meinen Landsmann musste mich freuen, und du hast bei dieser Gelegenheit viel Wahres und Geistreiches gesagt. Ich werde einmal einige Briefe von dir Wieland geben. Herder habe ich am längsten nicht gesehen, aber er ist gut und nimmt mir's nicht übel. Heute hat mich Bode engagiert, vielleicht erfahre ich hier etwas, das dich interessieren kann. Weil du mir neulich von der Oper Medea schriebst, so muss ich dir sagen, dass ich Wieland habe versprechen müssen, den Oberon doch noch zu bearbeiten, und ich halte es wirklich für ein treffliches Sujet zur Musik. es wird hier ein Musikuskranz von Reisen zurückerwartet, der sehr große Erwartungen erregt und dem ich es auch wahrscheinlich übergebe. Aus der Nina höre ich hier eine trefflich schöne Arie, Mon bien-aimé ne revient pas. Wenn du sie nicht hast, will ich sie dir schicken. Die Artikel über mich im Journal de Paris und so weiter habe ich dir, glaub ich, geschrieben. Von Schubert existiert auch eine Komposition meiner Freude, die ich dir, wenn du sie haben willst, kann abschreiben lassen. Überhaupt will ich dir einige Weimarsche schöne Sachen nächstens zusammenpacken. Von Wielands Lucian habe ich schon viel gelesen und kann dir die gerechtesten Erwartungen von diesem Buche geben. Ich habe nicht geglaubt, dass in Lucian so herrliche Wahrheit steckt. Man kann von dem heutigen Paris und unseren großen Städten keine schönere und treffendere Tableau finden, als Lucian, ohne es zu meinen, davon gemacht hat. C'est tout comme chez nous. Alles dies ist mit sokratischer Einfalt und stechendem Witze behandelt. Griechenland und Rom lernt man trefflich daraus kennen. Hier heißt es, die Herzogin Mutter würde den Sommer nach Italien reisen. Armes Weimar! Goethens Zurückkunft ist ungewiss und seine ewige Trennung von Staatsgeschäften bei vielen schon wie entschieden. Während er in Italien malt, müssen die Vogts und Schmidts für ihn wie die Lasttiere schwitzen. Er verzehrt in Italien für Nichtstun eine Besoldung von 1800 Talern und sie müssen für die Hälfte des Geldes doppelte Lasten tragen. Vom Herzog hat, seitdem er in Holland ist, noch niemand hier, die Herzoginnen selbst nicht ausgeschlossen, eine Zeile gelesen. Niemand weiß, wo er zu finden ist. Begegnet er euch, so lasst ihn doch unter die gefundenen Sachen einrücken. Über deine Berliner Reise wird sich noch sprechen lassen. Jetzt bin ich glebe ad strictus und jeder Gedanke außerhalb der Tore ist mir untersagt. Du wolltest wissen, was man von der Brühl spricht? Nicht gar viel Löbliches, viele haben sie für eine reckische Narrin gehalten. Wieland macht sich wenig aus ihr, doch räumt ihr jedermann Verstand ein. Es ist falsch, dass die Herder Adelsstolz hat, denn sie ist eine bürgerliche, aber das ist wahr, dass sie durch einen beinahe ausschließenden Umgang mit dem Adel die Bürgerlichen beleidigt, welches aber wirklich durch die Armut an guten bürgerlichen Häusern sehr entschuldigt wird. Lebe wohl und grüße mir alle aufs Herzlichste. Ich schreibe dir bald wieder, dein S.